Chrissy, du siehst gerade so wartend aus. Nur ganz kurz, LMV Blume hat ja jetzt die Kandidat zurückgezogen. War das ein Problem für dich in deiner Abstimmungsverhalten? Ja, also ich habe Blume auf jeden Fall auf Platz 1 gesehen. Ich bin jetzt echt mega traurig, weil ich denke, ohne Blume schaffen wir das vielleicht nicht. Also Blume hat einfach so ein Charisma und so einen Charme. Die hat ja auch schon ein paar Kinder bekommen und so, also total viel Lebenserfahrung. Und ich bin jetzt echt ein bisschen bestürzt, weil ich weiß nicht, die hat unsere Themen so gut vertreten und ich bin einfach verzweifelt. Jetzt, was soll ich das tun? Aber man muss ja auch sagen, sie hat es für die Partei getan. Und das kann man ihr, glaube ich, hoch anrechnen, oder? Ja, schon. Es ist schon nett, dass sie es für die Partei getan hat. Aber naja, also ich meine, es hätte besser laufen können. Also mit Blume ist halt einfach, da fehlt mir die Spitze. Und ich weiß auch nicht, wer das wieder ausgleichen soll. Das stimmt allerdings. Mal schauen, vielleicht bei der nächsten Wahl, vielleicht wird sie dann durchziehen. Ja, genau. Also vielleicht kriegen wir ja für die Spitze noch irgendwie so ein Lasergehirn wie... Nein, ich nenne jetzt keine Namen, sonst weil ich mich wieder angreife, weil es geht nicht. Das ist ja jetzt so ein Satire-Podcast und so, aber es gibt da so ein paar Zauberer, die hätten vielleicht gut für den ersten Platz gepasst, neben der Blume, aber nein, ich glaube nicht, dass das jetzt, nee, das führt zu weit, das geht so nicht. Alles klar, danke. Bitte sehr.